Ja, was uns einfach wichtig war, ist, dass es gibt halt vor allem so eine individuelle Konfliktlösung, die halt darin besteht, dass man einfach sagt, ey komm, leck dich am Arsch, Teamleiter, ich kündige, weil es gibt dort die Möglichkeit, halt woanders schnell einen Job zu finden. Und es gibt halt sehr viele so Unmutsäußerungen, die man halt irgendwie überall kennt, so verdammt, ist ein Scheißladen hier. Und die Flugblätter sollten halt vor allem auch so diesen Unmut einfach offen in den Raum stellen. Also das, was irgendwie man überall irgendwie hört in Diskussionen, was man immer mitkriegt, dass man das einfach thematisiert und dass sich die Leute irgendwie darauf dann auch beziehen können. So, das war halt ein Hauptmotiv, diese Flugblätter zu machen. Das andere ist einfach, dass jetzt, und das wird vor allem in dem vierten Flugblatt das Thema sein, dass wir uns fragen, wo haben wir aufgrund der besonderen Arbeitsorganisation, aufgrund unserer Lage, vielleicht auch aufgrund der Arbeitskräftenachfrage halt auch die Möglichkeit, selber eine Macht zu entwickeln, also uns auch wirklich durchzusetzen. Das ist eigentlich unser Hauptanliegen, dass man diese Frage, dass sich die Leute selber diese Frage stellen. Beim Verteilen von Flugblättern, also meistens haben wir sie halt vor den Callcentern dann verteilt, wo dann entweder Leute von uns gearbeitet haben oder halt wo wir Leute kannten, und die Reaktion bei einer Arbeiterin war halt in erster Linie so, naja, haben die an die Schulter geklopft und gesagt, korrekt, mach mal weiter, oder zum Teil haben sie es kopiert und haben es selber weiter verteilt. Was ich vor allem irgendwie, also jetzt persönlich festgestellt habe, war, dass es irgendwie gut fand, das einfach die ganzen Manager irgendwie total ein Herz, also die waren immer sehr aufgeregt und irgendwie haben die Bullen zum Teil geholt, irgendwie haben ihren Betriebsrat rausgeschickt und deshalb dann, ja, es war einfach irgendwie Freude darüber, dass da irgendwie das Management mit ihrem, wir sind alle eine große Familie, dass die da irgendwie plötzlich dann irgendwie so relativ unfamiliär wurden. Und, es gab natürlich auch Reaktionen von Gewerkschaften oder betriebsrätlichen Vertretern. Da wurde halt in erster Linie gesagt, ja, ist ja toll, dass ihr das macht, aber Aufruf hier zu wilden Aktionen, das bringt es doch nicht, und also waren eigentlich so eher besorgt um ihre Position als Vertreter, sagen wir es mal so. Also so im Prinzip auch sowas wie, das ist illegal, das darf man nicht so. Ja, was unsere Position halt war zu Betriebsrat, natürlich irgendwie gibt es immer irgendwie einen Grund, einen Betriebsrat zu wählen, aber unserer Einschätzung nach hilft es halt nicht, irgendwie die grundlegende Frage, irgendwie, wie können wir was durchsetzen, zu beantworten, weil so ein Betriebsrat kann, ja, ich meine, das ist der allgemeinste Spruch, den es gibt, ein Betriebsrat ist immer so stark irgendwie wie die Belegschaft, und wenn die keinen Druck von unten macht, dann passiert da oben nichts, weil ich meine, so ist es halt. Und deswegen haben wir eigentlich gesagt, so ihr könnt irgendwie dieser Frage, wie ihr euch durchsetzen könnt, der könnt ihr nicht entgegen, indem ihr da einfach